Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder zu einem Biertelefonat. Lange ist es her, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es soweit. Und es ist nicht nur irgendein Biertelefonat, es ist ein besonderes Biertelefonat. Denn wir stellen euch heute, zu eurer Überraschung, wir wissen das natürlich schon länger, ein neues Teammitglied vor. Und ich begrüße Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Ja, die Stimme habt ihr vielleicht noch nicht gehört, vielleicht aber auch schon. Das kommt ganz darauf an. Fabian war früher Teil des Teams von 99:1, ist da seit längerem nicht mehr dabei und ja, ihn hat es jetzt wieder gepackt, auch zu podcasten oder vermehrt zu podcasten. Und ja, wir haben uns vor ein paar Monaten besprochen, getroffen und besprochen. Und sind zum Schluss gekommen, dass es Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt sozusagen die Premiere in einem lockeren Format. Ja, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dabei zu sein. Auch von mir herzlich willkommen. Cool. Und ein Hallo an die Runde. Genau. Danke. Die entzückende Stimme gehört Paddy. Ich hätte dich nicht vergessen. Aber gut, jetzt haben wir alle drei gesprochen. Und genau, bin ich mal gespannt, wie das heute funktioniert. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Fabian schon eine ganze Menge Ideen hat. Ich kann mich erinnern, wir haben uns in einem Café in Berlin getroffen. Übrigens, das noch zu Fabian. Also er ist politisch aktiv, das auch nicht erst seit gestern. Berlin ist sein Schwerpunkt. Da macht er sehr, sehr viel. Wenn er noch mehr dazu sagen will, wird er das sicher gleich machen. Aber ich kann mich nur erinnern, dass er einen Zettel dabei hatte. Vielleicht war es auch Handynotiz, bin mir gerade nicht sicher. Mit sehr, sehr vielen Ideen, was man machen könnte. Also ich glaube, das wird nicht langweilig mit ihm. Also ich freue mich, genau. Ja, Fabian, gibt es noch was zu ergänzen zu dir? Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wann es rauskommen wird, aber an der ersten Folge sitze ich auf jeden Fall schon. Und zwar wird das mit Bafta Sabo sein. Auch eine Premiere in der Kommunistenkneipe, soweit ich weiß. Und wir werden eine Folge machen zu Überausbeutung. Spannendes Thema. Hatten wir bisher noch nicht. Und Bafta, also sie ist mir schon immer mal wieder begegnet. Zwar nicht persönlich, soweit ich weiß, aber immer mal wieder mit Texten. Ich habe auch ein Buch von ihr liegen und eigentlich ist es eine Schande, dass nach irgendwie fast wie vielen Jahren jetzt, Paddy? Boah, Digga, ich glaube seit fast 5 Jahren, ne? Ja, das Thema, ja, also Rassismus oder auch Ausbeutung von migrantischen Arbeiterinnen, das haben wir bisher auf jeden Fall ein bisschen vernachlässigt, ne? Unter anderem nicht nur das Thema, aber ja. Ja, steigen wir gleich mit der Selbstkritik ein. Ein blinder Fleck, der jetzt endlich geschlossen wird. Ja, und wir haben ja auch noch Zeit. Okay, aber wir sind natürlich noch besser darin, andere zu kritisieren als uns selber. Und daran wollen wir uns heute mal irgendwie wagen. Ich glaube, es ist sinnvoll, mal generell über die Bundestagswahlen zu sprechen. Die sind ja jetzt gefühlt auch schon wieder relativ lange her, stimmt aber gar nicht, sind nur ein paar Wochen. Ich finde nur, dass gerade so viel passiert in der Welt in einem relativ schnellen Tempo. Das stimmt, ja. Dass manchmal mein Zeitgefühl irgendwie komplett verschoben ist, aber so lange ist die Bundestagswahl nicht her. Und da würde ich gerne mit euch, oder wir haben das vorher auch so besprochen, mit Fokus natürlich auf das, ja doch, wenn man jetzt mal ein halbes Jahr zurückdenkt, besondere Wahlergebnis der Partei Die Linke mit euch schauen. Ja, ja, vielleicht erstmal zu euch. Was gibt es dazu zu sagen aus eurer Sicht? Was ist das, was euch, also aus marxistischer Sicht haben wir sowieso mal so ein besonderes Verhältnis zu Wahlen, aber was ist das Erwähnenswerte, wenn ihr jetzt an diese letzte Bundestagswahl denkt? Also erstmal bin ich froh, dass die vorbei sind. Aber ja, also ich meine jetzt insgesamt, jetzt mal abgesehen von der Linkspartei, da kommen wir gleich mal zu sprechen, gibt es ja jetzt wenig Erfreuliches. Also so, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt und als Ausdruck der Kräfteverhältnisse, außer dass die FDP vielleicht rausgeflogen ist. So, das ist natürlich sehr erfreulich. Aber ja, was soll man sagen? AfD, zweitstärkste Kraft. Allgemein auch ein sehr krasser, ja, eine krasse Verschiebung des Diskurses nach rechts, ne? Also vor allem bei der Migrationsfrage, es ging ja gefühlt um nichts anderes als um Abschiebungen und noch mehr Abschiebungen und um rassistische Stimmungsmache. Auch verbunden natürlich mit den ganzen, also mit der Reihe an Anschlägen, die es gab, die natürlich dann irgendwie auch die ganzen Debatten krass beeinflusst haben. Genau, und dann, also ich habe es wirklich nicht kommen sehen, ich glaube, es hat keiner kommen sehen, dann plötzlich einfach ein Comeback der Linkspartei. Also es hat mich schon echt krass überrascht, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir ja eigentlich angewohnt, also im Laufe der Jahre immer weniger prognostische Aussagen zu machen, was so passieren wird, und sag nur Sachen, wo ich mir doch relativ sicher bin und dass die Linke nicht in den Bundestag zurückkommt. Da war ich vor einem halben Jahr noch sowas von überzeugt und habe das, glaub, sicher auch in Folgen erwähnt. Okay, also schlecht gealtert, aber wie gesagt, das hängt auch zusammen, glaube ich, mit dieser schnellen Geschwindigkeit und Dynamiken, die teilweise nicht so einfach überschaubar sind und auch ein paar anderen Phänomenen. Aber vielleicht hat Fabian ja ein paar Gedanken noch dazu. Ich hätte es auf jeden Fall auch gesagt, die Linke kommt nicht rein. Und das Zweite, was ich gesagt hätte, wäre, wenn dann über Zweitstimmen und nicht über diese Erststimmenkrücke, die sie sich da sozusagen gebaut haben als Absicherung. Und naja, also jetzt sind es irgendwie 6 Direktmandate, 8,8%. Das ist, hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Und naja, also da hat sozusagen, ich glaube, also was diese. Es gab ja Umfragen auch so ein bisschen dazu, was interessiert eigentlich die Leute, und eigentlich war auch so die soziale Frage gar nicht so weit hinten, sage ich mal. Aber wenn man die Medien verfolgt hat, dann waren es eben nur Migration das Thema, und alle sind total nach rechts gerückt. Und einem Kanzler von der SPD, der halt irgendwie erzählt, es weiß gar nicht, was so schlimm ist, wir schieben doch schon eifrig ab. Und so ein, die Grünen, die halt eben selber noch Papiere vorlegen, wie man am besten die Grenzen dicht macht und wie man Migration verhindert, das davon hat die Linke halt extrem profitiert. Also dieser Zuspitzung in der Migrationsfrage, da hat die Linke insbesondere von den Grünen und der SPD halt viele, viele linksliberale Stimmen gezogen. Und das lag jetzt nicht, glaube ich, primär an dem überzeugenden Programm oder so, sondern vor allen Dingen darin, dass da so ein Antipol aufgemacht wurde, dass es tatsächlich die einzigen waren, die in der Frage nicht nach rechts gerutscht sind. Ja, genau. Sie haben sozusagen eine Lücke entdeckt und auch ganz gut gefüllt. Wie ich ja finde, was ich auch nicht nur kritisieren würde, weil Moral und Emotionalisierung kann auch durchaus ein Ausgangspunkt sein für eine Politisierung, finde ich, wenn es dann weitergeht und fundiert wird, so. Aber Sie haben es ja sehr geschickt verstanden, auch mit TikTok-Strategien und ja, einer Kampagne, die offenbar wirklich gut beraten war, innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch eine sehr junge Wählerschaft an sich zu ziehen. Das ist jetzt wirklich 8,8% geworden. Hat jetzt, glaube ich, auch alle Erwartungen bei denen selber übertroffen. Nehme ich mal an. Und auch am Hundertprozentig. Wahlabend. Ja, also ich glaube, das hat am Wahlabend auch keiner geglaubt. So ein Also, dass sie reinkommen, völlige Überraschung. das habe ich schon für Ja. wahrscheinlich gehalten über die Direktmandate und dieser Aktion Silberlocke, ne, mit Gregor Gysi, Ramelow und ich glaube Bartsch war das noch. Batsch. Genau. Ja. Ja, aber dann letztlich dann, wie stark sie doch geworden sind, habe ich auch überrascht. Ich muss aber auch sagen, jetzt zum Thema Social Media Strategie der Linkspartei. Klar kann man auch einiges kritisieren. Ich glaube, das kommt auch noch da das Thema, ne? Also auch sozusagen die Schattenseiten durch den starken Fokus irgendwie auf Social Media Algorithmen und so, Verkürzungen und Verkürzung von Diskursen und so. Aber vorher war die AfD zum Beispiel auf TikTok mit Abstand die reichweitenstärkste Ja. Partei so. Und ich finde schon gut, dass es zumindest irgendwie eine Art linkes Korrektiv gibt auf Social Media, das jüngere Leute erreicht, ne? Also auch wenn es jetzt nicht, ja, also natürlich haben wir als Kommunisten da Kritik, dass es zu wenig ist, dass es Ja. verkürzt ist, reformistisch ist und so weiter, aber dass es zumindest irgendeine Form von linken Gegengewicht gibt, an der Stelle finde ich erstmal positiv so, angesichts der Kräfteverhältnisse. Aber ja, Ja, genau. also ich würde sagen, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ja, sicher. Also mir ist es lieber, wenn mit einem Miethai getanzt wird, als wenn irgendwie Rassismus auf TikTok verbreitet wird. Und das ist zumindest ein soziales Thema, ne? Oder ja, die Wut sich gegen irgendwie Milliardäre richtet, ist mir auch lieber als gegen Geflüchtete, ne? Oder irgendwie was auf die Maus geschürt werden. Aber ich denke dann auch schon immer, naja, so Inhalt und Form, da gibt es auch so einen Zusammenhang, ne? Und es ist ja so ein schmaler Grat. Wir sind ja selber auch Teil dieser Fragestellung, ne? Könnte man eigene Kulturfolge zu machen eigentlich, ne? Inwieweit bedient man sich eigentlich so der Ästhetik und der Spielregeln, die die Algorithmen einem vorgeben und auch der Popkultur. Teilweise muss man das machen. Das ist auch nicht immer irgendwie gleich verflacht und reaktionär oder so. Und manchmal führt es aber eben auch zu einer sehr krassen Verflachung des Inhalts, finde ich. Und ja, eben eine Abkürzung. Und womit ich jetzt nicht sagen will, also jeder, der darauf steht, irgendwie liest jetzt nicht oder beschäftigt sich nicht. Ich glaube, das ist auch zu einfach. Es ist widersprüchlich und vieles läuft parallel. Aber Da wären wir auch beim Thema. Es gab ja parallel auch sehr viele Neueintritte in die Partei Die Linke. Da stelle ich mir dann schon die Frage, sowohl was die Wählerschaft angeht, aber auch was die Neumitglieder angeht. Ich glaube, es sind jetzt über 100.000 Mitglieder in der Partei Die Linke. Wer tritt da eigentlich ein? Und wir beurteilen das ja vom Standpunkt, ja, vom kommunistischen Standpunkt irgendwie. Also ist das eine Stärkung marxistischer Ideen mittelfristig oder stärkt das sozialistisches Gedankengut? Oder ist es vielleicht ja ganz erfreulich, aber sind da wirklich sehr viele Linksliberale jetzt drin, die die marxistischen Kräfte innerhalb der Partei Die Linke vielleicht sogar noch marginalisieren? Wisst ihr, was ich meine? Also Ja, könnte ja klar. auch sein. Also dass da jetzt sehr viele Leute drin sind, die so ja, die Grünen jetzt zu rechts geworden sind, die aber mit so Fragen wie NATO, aber es ist eine Vermutung, gilt es jetzt zu diskutieren gleich mal, ne? Aber mit so Fragen wie NATO oder ja, Kritik am Parlamentarismus oder ja, revolutionäre Ideen, die über ja, das, was in einem bürgerlichen Staat möglich ist, hinausgehen, eigentlich weder sehr viel anfangen können, noch da irgendwie eine Orientierung drin haben. Und dann ist die Frage, fällt die Linke vielleicht sogar aus als Ansprechpartner für Sozialisten? Ja, nur so ein paar Gedanken. Das ist, glaube ich, zu früh jetzt zu sagen. Also man darf ja auch nicht vergessen, also es wird ja oft dann auch von einer Neugründung der Linken gesprochen, weil sich tatsächlich ja seit, ich sage immer, seitdem Klaus Lederer ausgetreten ist, hat sich die Partei verdoppelt, ungefähr. Also vielleicht gibt es ja auch Gründe, gute Gründe, warum, also Gründe, die gut sind, warum die Leute dazugekommen sind. Ich habe schon den Eindruck, dass in der Palästina-Frage, in der da viele Leute, die da beigetreten sind, auch sich solidarisch mit Palästina zeigen und das jetzt keine Stärkung für den eher antideutschen Flügel ist. Ich habe aber gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass in Ukraine-Kriegsfrage das gar nicht so positiv ist. Und ich glaube, der Grund liegt bei beiden darin, dass aus so einer naiven, gut-böse Sicht auf die Welt diese beiden Positionen irgendwie naheliegend sind, ne? Also das unterdrückte Volk auf der einen Seite und der angegriffene Staat auf der anderen Seite. Und das sind alles sozusagen jetzt keine tiefgründigen Analysen, die die Leute dazu hingeführt haben, aber sondern eher so ein naiver Blick auf die Welt. Und natürlich ist der naive Blick auf die Welt im Kontext von Parteipolitik auch, wir können was verändern, wenn wir Teil der Regierung sind. Und da ist, glaube ich, die Situation auch ein bisschen schwierig jetzt. Da muss man erstmal gucken. Also das Beispiel dafür, wie es ja auch richtig schief gehen kann, sind ja die Grünen, die nach Fukushima auch Massenbeitritte hatten und das hat den Charakter der Partei ja komplett verändert. Also von so einer zumindest noch sich auf ihre Werte, friedenspolitisch und so weiter und so fort besinnend, ein bisschen links sein hin zu neoliberaler Kriegsbefürwortungspartei, wie es heute ist. Also da haben die Massenbeitritte nach Fukushima, wo die Leute halt wegen dem Thema Atomkraft zugetreten sind, aber dann eben ihre konservativen, wertkonservativen Haltungen und ihre ja, befürwortende Haltung zu freier Marktwirtschaft und so mitgebracht haben, die Partei komplett verändert hat. Aber das hat auch ein Weilchen gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Also meine, die Linke hat auch einen Apparat, die Linke hat Leute, die in Vorständen sind, die Linke weiß auch, wie man Mitglieder so moderiert, dass vielleicht sich deren Einstellung nicht direkt ausdrücken in Parteihandeln. Also da muss man erstmal, glaube ich, langfristig gucken. Das stimmt natürlich in beide Richtungen, ne? Also auch revolutionäre Ideen werden ja so ganz gut eingebunden, integriert und mundtot gemacht und ganz rechte vielleicht auch. Also man ist, glaube ich, immer um so einen Konsens bemüht, ne? Der aber natürlich viel anfälliger ist für sowas wie Regierungsbeteiligung. Und da muss man schon nochmal dran erinnern, also die Erfahrung mit der Linke in Regierung, auch gegenwärtig teilweise noch, ist ja schon, dass wirklich vielleicht nicht alles, aber so gut wie alles mehr oder weniger mitgemacht wird, was in so eine rot-grüne Agenda reinpasst, bis hin zur Privatisierung oder auch ja, Enthaltung bei Privatisierungsfragen, ne? Oder im Bundesrat. Auch von ehemaligen Ministerpräsidenten gibt es interessante Einstellungen zu Waffenlieferungen und zu Ukraine und Wehrpflicht und solchen Geschichten. Also und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Euphorie das alles so ein bisschen wegbläst gerade. Das ist ja immer noch vorhanden in der Partei. Und mit Leuten wie Ramelow wurde geworben für den Wahlkampf. Das vergisst man so ein bisschen, ne? Ja. Die Silberlocken waren eine einzige Katastrophe, was das angeht. Ja, also Es war natürlich Verzweiflung, wahrscheinlich auch aus ja. einer Überlebensstrategie, wahrscheinlich auch alternativlos, aber ja, das sind wirklich, also Ramelow vor allem einer der schlimmsten Rechten in der Partei, ne? Also jemand, der offensichtlich für die Wehrpflicht ausspricht, für Waffenlieferung an die Ukraine, einfach ein rechter Sozialdemokrat ist, ne? Oder zumindest ja innerhalb der Linkspartei rechts steht. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen früh ist jetzt. Ich weiß, das sage ich so oft, es war schon mal ein Gag geworden, ja. Also man kann noch keine abschließenden Urteile fällen. Ich meine, also wir können ja jetzt. Alles ist im Fluss. Ja, alles ist im Fluss, ja, Dialektik und so. Mhm. Nee, aber also noch gibt's ja keine belastbaren Zahlen oder so zu den Mitgliedern, zu Neumitgliedern aus dem Klassenhintergrund, wo kommen die eigentlich her? Es gibt so ein paar erste Zahlen und Vermutungen oder jetzt auch so subjektive Eindrücke. Ich kann jetzt auch nur ein bisschen von Düsseldorf sprechen, weil ich ja auch so ein bisschen Kontakt bin mit manchen Linksparteilern und da ein bisschen was mitbekomme, so von der Basis, sage ich mal. Und das ist auch mein Eindruck, wie Fabian gesagt hat, dass, also klar, es sind vor allem sehr junge Leute, die natürlicherweise auch noch nicht sehr gefestigt sind, also die vielleicht eher bauchlinks sind und aus der moralischen Empörung heraus über den Rechtsruck das Agieren der CDU oder anderen Parteien bei der Migrationsfrage oder auch das Erstarken der AfD darüber jetzt sich gerade politisieren. Beim Palästina-Thema wäre jetzt auch so meine Vermutung gewesen, jetzt auch meine eigenen subjektiven Eindrücke in Gesprächen auch so mit jüngeren Leuten, die da jetzt noch mitmachen, dass die meisten da eher relativ stabil drauf sind oder zumindest eher Pro-Palästina-Position vertreten. Und genau, aber beim Ukraine-Thema dann oft sehr schwach sind oder sehr moralisierend argumentieren und da sehr wenig an materialistischer Analyse dahinter steckt. Das wäre natürlich dann die Aufgabe für eine Partei, die sich irgendwie als marxistisch oder als sozialistisch bezeichnet oder betrachtet, den jungen Leuten jetzt irgendwie eine fünftige marxistische Bildung zu ermöglichen, was eine Linkspartei natürlich nicht wirklich gegeben ist oder sehr stark vom Ortsverband abhängig ist, ne? Ja, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Das ist ein Punkt, den ich manchmal auch in die Debatte gebracht habe. Da bin ich ein bisschen, also jetzt nicht persönlich so richtig, aber mit Petram Chaya, liebe Grüße vom Podcast Come On, aneinander geraten, so in Kommentarspalten. Also wir konnten danach auch wieder normal diskutieren. Aber der fand das, was du gerade formuliert hast, ganz schlimm. Also die Autoritäten, die irgendwie anleiten oder so. Aber damit ist ja eigentlich nur gemeint, wenn ich es richtig verstehe, dass ja, sowas wie marxistische Grundlagenbildung auch eine Aufgabe derer ist, die es vermitteln könnten, ne? Und da wäre mein Punkt eigentlich immer, dass ich einfach auch zahlenmäßig gar nicht dieses Personal sehe, was das leisten könnte. Und ich bin nicht mal sicher, ob das jetzt in der Mehrheit des Parteivorstands der Linken gewollt ist. So. Also ich weiß nicht, ist auch die Frage, wie man das überhaupt identifizieren soll, wie viel wirklich marxistische Kräfte es noch in der Partei Die Linke gibt. Und die sind teilweise ja auch gar nicht miteinander koordiniert. Vielleicht gibt es sogar Feindschaften, wenn man aus verschiedenen Strömungen kommt, weiß ich nicht so genau, habe ich auch die Übersicht verloren. Aber es gibt ja zwar wohl Versuche, habe ich auch gesehen, ne? Also von Koordinatoren für sowas wie Bildungsarbeit, aber eigentlich müsste man ja sagen, okay, es strömen jetzt hier so viele neue Leute rein, wenn man jetzt den Anspruch einer sozialistischen Partei hätte und wir machen jetzt mal neben den praktischen Sachen, die sicher wichtig sind, ein bisschen Grundlagenbildung. Und das muss ja jetzt ja gar nicht der krasse Kapitallesekreis sein, aber so Basics, ne? Aber ich sehe eigentlich nicht so, dass die Partei das leisten könnte und wahrscheinlich auch nicht koordiniert will oder kann. Und dann ist halt die Frage, was passiert, selbst die bestmeinsten Genossen, die da jetzt eintreten, ja, da hängt es dann wahrscheinlich wirklich sehr daran, in welche Ortsgruppe gerate ich, an welchen Menschen gerate ich, der mir vielleicht was beibringen kann, der mich vielleicht auch noch auf andere Gedanken bringt. Und insgesamt schätze ich das schon so ein, dass dann natürlich solche Genossen, und ich bin auch mal gespannt, wer jetzt auch noch zur Parteileiche wird, wenn es mal ein bisschen langweiliger wird nach dem Wahlkampf, so, ne? Ist auch die Frage, dass viele dann ja eher in so ein opportunistisches Fahrwasser geraten. Und ich fand es sehr interessant, was Fabian gesagt hat, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bestätigt, dieses bei Gaza ganz okay aus unserer Sicht, von den Positionen her, bei der Ukraine schwierig. Also, und klar, irgendwie, wenn man von so einer moralischen Empörung, der Große unterstützt den Kleinen, ist ja erstmal eine vernünftige psychologische Reaktion vielleicht so, seine Position formuliert, dann wird es halt schwierig. Also man müsste schon auch einen Begriff von dem bekommen, was bedeutet eigentlich diese Aufrüstung jetzt hier und was ist eigentlich der deutsche Imperialismus, was passiert hier gerade? Und gerade bei der Kriegsfrage bin ich mal gespannt, wie sich da so die Mitgliedschaft, überhaupt die Partei positioniert. Ja, ja. Das sind so meine Gedanken dazu. Also klassisch ist es ja so, dass so Antikriegspositionen immer eine breite Mehrheit haben. Also dass jetzt überhaupt Sanktionen ins Programm kamen, das war ja schon ein Riesending damals, 22 nach dem Ukraine-Krieg. Das heißt, die klassischen Mehrheiten sind in der Frage eigentlich in der Linken ganz gut aus meiner Sicht. Aber natürlich jetzt gerade so der Reformerflügel, der wird jetzt natürlich auch vernutzen, also versuchen, an diesem Alltagsbewusstsein anzudocken, um auch jetzt die Position durchzudrücken. Wir haben gerade von den, ne, von Bartsch, Gysi und Ramelow gesprochen. Das sind ja alles drei Reformer. Gysi natürlich absolut großartiger Rhetoriker, bei dem erkennt man es nicht sofort. Aber letztendlich hat er auch, war das einer der Architekten von Rot-Rot in Berlin. Und Bartsch, ne, also da muss man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Also der hat auch die Gelegenheit einfach nur genutzt, um sich mal abzusichern. Also jeder weiß, dass der noch nie in seinem Leben irgendwas direkt gewonnen hat. Gerade auch die Leute in Rostock wussten das ganz genau. Der hat sich einfach an Listenplatz 1 putschen wollen durch die Aktion. Das hat er auch erfolgreich geschafft und schon ist er wieder im Bundestag. Und der hat jetzt ja auch auf Twitter geschrieben, man müsse doch jetzt hier mal die Frage von Waffenlieferungen nochmal neu diskutieren und so. Also Ja, dieser Konsens, den es gab, wir halten jetzt zusammen, um wieder in den Bundestag reinzukommen. Das ist ja das, was jetzt die Linke auch ein bisschen, ne, diese Vielstimmigkeit, die es früher immer so gab, das haben sie jetzt geschafft, vor dieser Bundestagswahl einzustellen und da die Leute einzunorden. Und die bröckelt jetzt natürlich wieder auf. So, und gerade die Silberlocken, in Anführungszeichen, die jetzt werden ihre Autorität genau dafür nutzen, das eben versuchen aufzubrechen, um sich regierungsfähig zu machen. Und da kommt es natürlich wirklich drauf an. In meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass die Linke ein bisschen nach links gerutscht ist, jetzt nicht so riesig groß, ne? Aber es ist schon so ein bisschen merkbar in ihrer Fokussierung jetzt auch im Wahlkampf auf einen Oppositionswahlkampf, was ja 21 auch ganz anders war. Das war ja eigentlich ein Rot-Rot-Grün-Wahlkampf 21. Schon ein bisschen nach links gerutscht. Und das wird jetzt aber wieder angegriffen von der Reformerseite. Ja, ich glaube, auch durch den Wegfall des Wagenknecht-Flügels konnte die Partei auch irgendwie geschlossener auftreten. Das war auch ein wichtiger Punkt, ne, dass zumindest so die großen Streitereien der Öffentlichkeit dann irgendwie nicht mehr vorhanden waren. Ich habe auch sehr oft diesen Satz gehört, dass seitdem Wagenknecht weg ist, jetzt die Linke für viele wählbarer geworden ist. Und ich will jetzt Ja, Wagenknecht nicht wobei. krass verteidigen, also ich bin jetzt wirklich ein großer Wagenknecht-Fan oder so. Aber wir hatten das Thema jetzt auch schon sehr oft, ne, dass wir da den Eindruck haben, dass viele Kritiker von Wagenknecht eigentlich oft schlimmer als Wagenknecht selber ist. Und dass da natürlich viele Leute sind, die jetzt irgendwie sich gestört haben, vielleicht auch in einer konsequenten Friedenspolitik und beim Thema Ukraine zum Beispiel für Waffenlieferungen sind oder da zumindest sehr schwammig unterwegs sind und jetzt die Linke wieder dadurch ja für sie halt wählbarer geworden ist, weil sie dort halt auch schwächer geworden ist bei der Frage, ne? Also bei der ja, Ja, da sehe ich bei auch der tatsächlich ein Friedensthematik. großes Problem. Ich meine, BSW ist jetzt knapp nicht reingekommen. Übrigens sind sie sogar stärker gewesen als bei den Europawahlen. Das ist wirklich sehr, sehr knapp. Sie finden ja jetzt dieser Tage immer mal noch ein paar Stimmen, aber ich gehe mal erstmal davon rein, davon aus, dass sie nicht reinkommen mit dem Bundestag, auch nicht nachträglich oder so. Und irgendwie macht das natürlich schon auch was mit der Partei Die Linke, dass diese Position, die es auch immer gab in der Partei, irgendwie, also die sich schon auch kritisch mit der NATO auseinandergesetzt hat. Oder sowas wie Waffenlieferung an der Frage. Also, dass die insgesamt schon weniger wahrnehmbar ist für mich, ne? Oder halt sehr beim BSW verortet wird, was wahrscheinlich auch zu einer größeren Abgrenzung dazu, von wegen so die Putin-Freunde oder so, führen kann. Also zumindest, ich kann nicht genau beurteilen, ich kenne natürlich auch Leute wie Thies Gleiß oder Parteilinke, verschiedene an den ba in Basisgruppen, Leute, die das ganz, ganz anders sehen und dann eine fundierte Kritik haben. Aber ja, letztendlich könnte das sogar insgesamt jetzt zu einer Schwächung dieser Friedensposition geführt haben für die gesamte Linke. Dieser Ruck nach rechts. Also das haben sie halt mitgenommen in ihren Laden, ne? Muss man schon sagen irgendwie. Und ja, BSW nochmal ein extra Thema, könnte man nochmal so diskutieren. Ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass, also BSW bespielt es ja nicht aus einer linken antiimperialistischen Perspektive, sondern aus einer deutsch-nationalen Interessensperspektive. Also ich finde, BSW ist auch total nach rechts gerutscht, hat diesen Rechtsruck total mitgemacht. Nicht nur in der Migrationsfrage, sondern auch zum Beispiel sozialpolitisch. Da am Anfang hätte ich noch gesagt, okay, die haben halt irgendwie die Forderung der Linken mitgenommen. Aber gerade so bei der Aufstellung des Programms sind ja teilweise noch Anträge auf dem Parteitag von denen, die irgendwie nachspitzen wollten, in der sozialen Frage abgelehnt worden. Also für mich ist es jetzt halt so ordoliberalismus von links eigentlich und hat mit einer kommunistischen, antiimperialistischen Position auch ziemlich wenig zu tun. Die argumentieren mit deutschen nationalen Interessen und die entscheiden sich letztendlich für einen anderen imperialistischen Block. Und tatsächlich denke ich, dass es jetzt gar nicht so schlecht ist. Aber ich sehe natürlich, was du sagst, dass da allgemein das zu einer Schwächung von der gerade der NATO-Kritik und sowas führt, absolut. Also absolut. Aber die NATO-Kritik von denen kam immer auch ein bisschen aus der falschen Richtung. Ja, ich glaube, dass es so in dieser klassischen Friedensbewegung oder auch in Teilen des ostdeutschen Milieus schon viele so zumindest Wähler gab, vielleicht auch Leute, die sogar aktiv sind in irgendwelchen Friedensbündnissen, die dann, also ich kenne auch einige, die dann eher auf das BSW orientiert haben. Zum Schluss übrigens, wäre ja so meine Einschätzung, ich habe das aber noch nicht systematisch untersucht, ich habe ja den Eindruck, dass das BSW nicht in den Bundestag gekommen ist, weil sie ihre linken Wähler vernachlässigt haben. Also das wären zumindest noch 0,5% Stimmen gewesen, glaube ich, die sie gebraucht hätten. Weil ich habe, gut, natürlich habe ich auch nicht so viel mit Rechten und Konservativen zu tun, ne, muss ich dazu sagen. Aber ich habe von vielen so aus diesem klassischen Friedensmilieu, vielleicht Post-DKP und so, die eigentlich BSW wählen wollten oder vielleicht sogar ja, geliebäugelt haben, gehört, mache ich jetzt nicht mehr nach dieser Entscheidung im Bundestag oder eigentlich so eine Serie von Enttäuschungen haben sie geschildert. Und ja, weil das BSW hat dann halt immer eigentlich sehr aufgepasst, möglichst nicht sozialistisch, möglichst nicht links, möglichst bloß nicht zu sehr als Kraft für die, wie soll ich sagen, ganz sozial Schwachen, sondern für so die normalen Arbeitnehmer ja, nach außen hin Und die kleineren aufzutreten. Kapitale. Ja, das auch. Wobei ich sagen würde, die Linkspartei ist nun auch, formuliert natürlich auch keine Friedenspolitik aus kommunistischer Perspektive so. Aber ich glaube, dieses Vernachlässigen dieses linken Milieus oder dieses Friedensbewegungsmilieus, wo ich weiß, dass viele gar nicht mehr gewählt haben oder dann doch wieder die Linke oder ja, was weiß ich, MLPD oder sonst was, ne? Das könnte denen auch einiges an Stimmen gekostet haben. Und Und auf jeden Fall auch die ja, die Frage. Entscheidung. Sorry, Ja. ja, sehr cool. Ja, sag du. Achso, ja, also die Entscheidung jetzt auch so früh schon sich an Landesregierungen zu beteiligen, so das war, glaube ich, Ja. auch ein großes Problem. Das hat, glaube ich, sehr viel auch von diesem Anti-Establishment-Image des BSWs auch, glaube ich, genommen, ne? Also, Ja. dass man da auch sehr schnell bereit war, auch dann in der Regierung auch bei friedenspolitischen Fragen dann Positionen aufzuweichen, so, das ist hat, glaube ich, auch sehr viel geschadet. Ich glaube, gerade das zeigt, dass die soziale Basis des BSW, also was sozusagen den Parteiaufbau angeht, ja schon eigentlich im Wesentlichen nur aus Karrieristen, die einen Platz gesucht haben, besteht. Und was das für die zukünftigen richtungspolitischen Entscheidungen der Partei bedeutet, war damit also auch irgendwie absehbar. Also so schnell von wir sind hier die Alternative von links sozusagen hin zu Regierungsbeteiligung auf Landesebene, was glaube ich auch durchaus nicht im der Plan von Sarah Wagenknecht jetzt war, also die, glaube ich, auf einen Oppositionskurs setzen wollte, aber da konnte sie sich dann ja selber gar nicht mehr durchsetzen in der Partei mit handverlesenen Leuten, weil unter den handverlesenen Leuten eben auch eine ganze Reihe Karrieristen waren, für Der die Wolf, vor allen Dingen die ja. guten Umfragewerte der Grund waren, zu BSW zu gehen und nicht die inhaltlichen Positionierungen. Thomas Denke sowieso eine Geisel, ganze ja. Menge. Thomas Geisel, ja. Boah, Ex-OB SPD. aus Düsseldorf, also ein krasser Fan der Agenda 2010, Ja. Hartz-IV, Schröder-Fan. Ja. Ja. Das ist total irre. Ja, ich glaube auch, dass eine ganze Menge Karrieristen, die es natürlich auch in der Partei Linke gibt, die das sinkende Schiff verlassen haben. Also ich hab sogar ein paar kennengelernt schon. Also sich jetzt bestimmt geärgert haben, also dass sie nicht durchgehalten haben. Und manche sich da auch wirklich verrannt haben mit ihrer Karriereplanung. Also da wird sich der ein oder andere jetzt in den Arsch beißen, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Ich meine, die Lage ist ein bisschen komplizierter, was die Friedensfrage angeht. Man muss schon sagen, irgendwie, BSW wäre die Kraft gewesen, die bei Gaza, ich meine, das sind natürlich symbolische Sachen, ne? Also für eine Gedenkminute geworben haben. Das ist, glaube ich, in der Partei Die Linke schwerer durchzusetzen in so einer Bundestagsfraktion, jedenfalls in der letzten Parteigruppe. Das ist schon etwas, wo es eine Leerstelle gab. Hat man übrigens auch im Wahlkampf gesehen auf den letzten Metern, dass sie noch versucht haben, über das Gaza-Thema auf Social Media sich von der Partei Die Linke, die sich da nicht so ganz eindeutig positionieren konnte, bundesweit, ja, da zu punkten. Und es gibt auch kommunalpolitisch ja irgendwie solche Posten, dass dann irgendwie Militärwerbung in Straßenbahnen von der BSW-Fraktion verboten werden soll und die Linke dagegen protestiert. Also es gibt Verrücktheiten in beiden Parteien und ich bin mal gespannt. Ich glaube aber, dieses sich aufeinander beziehen könnte jetzt auch aufhören, weil mit großer Wahrscheinlichkeit das BSW sich mittelfristig erledigt haben wird. Also ich glaube nicht, dass es dafür eine Basis gibt, so eine längerfristige. Insofern reden wir auch mehr über die Linke jetzt, weil da mit dem wir immer noch länger zu tun haben, ja. Ja, es zeigt auch so ein bisschen, dass Sarah Wagenknechts Analyse, dass es hier irgendwie eine linkskonservative Kraft braucht, auch nicht richtig war, würde ich sagen. Ja, also scheint jedenfalls mittelfristig nicht zu funktionieren. Und so wie es aufgezogen wurde, ich hatte auch Kontakt zu den ein oder anderen, die da im Umfeld waren oder rein wollten, war das auch nichts, was, also allein organisationspsychologisch, also so entsteht eigentlich kein Apparat. Also wenn du gar keine Debatten zulässt und dazu gehört dann zwangsläufig irgendwann irgendwelche Fraktionierungen oder Widersprüche, woraus dann auch neues Potenzial entsteht, das kannst du nicht ewig wegmoderieren in einem Parteiensystem, was so funktioniert wie dieses. Und ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht, sie sind ja immerhin noch in zwei Landesregierungen, aber kann auch Also ich sein, kann dass sich das mir, dann wie mit den Piraten ja. erledigt hat oder so. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in Ostdeutschland das PSW vielleicht noch ein bisschen länger noch relevant bleiben wird. Ich meine, objektiv gesehen, das Verrückte ist ja, also dann hören wir auch darüber zu reden, was PSW, aber vielleicht noch ein paar letzte Sätze dazu. Ich meine, jetzt so rein vom Stimmergebnis hat das PSW ja sogar dazugelegt, ne, jetzt vielleicht zur Europawahl. Und auch angesichts der Tatsache, dass das PSW auch noch eine sehr junge Partei ist. War es ja trotzdem eigentlich ein respektables Ergebnis, sage ich mal, wenn man davon reden kann, so, ne? Ja, und am Ende Die irgendwie 13, erfolgreichste Parteineugründung, ja. und am Ende fehlten dann irgendwie 13.800 Stimmen. Also schon echt wild. Ich weiß noch, an dem Abend habe ich auch die ganze Zeit, also wirklich sehr gebannt irgendwie geguckt, so. Also bei den Ergebnissen erstmal gewechselt zwischen 5,0 und 4,9. Ja, also schon krass, ja. Ja, mal sehen, ob sich da noch was tut, aber werden wir sehen. Aber okay, Partei Die Linke, sie hat da jetzt die Möglichkeit zu beweisen, dass ohne Wagenknecht alles besser wird. Bin ich auch mal gespannt, weil ich würde sagen, das war jetzt nicht die einzige Konfliktlinie in der Partei Die Linke, die es zum Schluss irgendwie mit Wagenknecht gab, sondern da gibt es eine ganze Menge von Fragen und Widersprüchen, die jetzt, glaube ich, über den Erfolg vielleicht erstmal verdeckt werden. Das ist immer so, in Erfolgszeiten irgendwie ist es auch leichter, zusammenzuhalten. Da halten vielleicht auch die ein oder anderen die Klappe. Oder trauen sich auch strategisch nicht oder halten sich für sinnvoll, ne, jetzt in die Kontroverse zu gehen. Jetzt ist die Wahl vorbei. Jetzt gibt es so eine Konsolidierungsphase. Jetzt kümmert man sich irgendwie um seine neuen Mitglieder, nehme ich mal an. Oder baut da irgendwas auf. Bin auch nochmal gespannt, wie das gelingt. Aber ist der erste Lackmustest. Wisst ihr auch eigentlich, wo das Wort herkommt? Lackmustest? Ich sag das immer, aber naja, die erste Keine Ahnung. Bewährungsprobe, die erste Bewährungsprobe wird ja jetzt wahrscheinlich diese Schuldenbremse-Frage sein. Weiß nicht, ob man das erklären muss. Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück Ja. zur Wahl. Ja. War es jetzt schon kurz angesprochen worden, die AfD hat auch ziemlich abgeräumt. Ja, Und ja, was ja. jetzt den Erfolg der Linken angeht, der basiert ja schon im Wesentlichen auf Wechselwählern von SPD und Grünen. Ne? Weil die eben so stark nach rechts gerutscht sind und es diese Zuspitzung gab. Und die AfD hat es aber geschafft, fast 2 Millionen Nichtwähler zu mobilisieren. Ja. Also ich glaube, nicht nur, also das Parteiensystem an sich rutscht nach rechts und die AfD hat tatsächlich, glaube ich, hat eine nachhaltige Stärkung erfahren. Ja? Also die Linke hat jetzt ein paar Wechselwähler, aber jetzt nicht wirklich viele Nichtwähler akquirieren können. Die AfD hat richtig, richtig viele Nichtwählerinnen akquirieren können. Und wenn sie die langfristig schafft, an sich zu binden, dann ja, dann gibt's ein Problem. Und eigentlich wäre es ja gerade für die Linke wichtig, an Nichtwählerinnen anzutreten. Das haben die aber nicht geschafft. So, also das Ergebnis, so froh ich auch darüber bin, dass die Linke jetzt da reingekommen ist, insgesamt macht nicht gerade viel Hoffnung und man sieht jetzt ja auch, was so ein bisschen die Folge ist, nämlich diese Schuldenbremsengeschichte, dass jetzt an Ja. dem neuen Bundestag vorbei schon Grundgesetzänderungen durchgepeitscht werden sollen. Also vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was die Schuldenbremse ist, das ist eine Beschränkung der Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, die im Grundgesetz drin steht, Artikel 109 Absatz 3, um genau zu sein. Die Bundesländer dürfen gar keine Schulden aufnehmen, die müssen ausgeglichen sein. Es gibt so ein paar Ausnahmen nach Konjunktur und der Bund nur 0,35% des BIPs. Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, Der Handlungsspielraum aller Bundesregierung der vergangenen Jahre finanziell war sehr, sehr eng. Und der wird nicht weniger. Die Wirtschaft schrumpft. Steuereinnahmen schrumpfen dementsprechend auch. Und deswegen gibt es da jetzt auch Bewegung. Das Sondervermögen war auch etwas, was ins Grundgesetz geschrieben wurde. Und jetzt für die Aufrüstung soll jetzt der abgewählte Bundestag nochmal schnell was durchpeitschen. Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Weimarer Republik. So in diesem, dass man eben gar nicht mehr versucht, mit parlamentarischen Mehrheiten zu regieren, sondern irgendwie versucht, jeden formalen Machthebel zu nutzen, um noch durchzupeitschen, was irgendwie gerade als richtig für Volk und Nation erscheint. Ja, die Regierungen werden auch instabiler. Also diese hat nicht durchgehalten. Das ist auch, ist überhaupt schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob die Kiesinger-Regierung, erste große Koalition in den 60ern, ob die durchgehalten hat, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es ist ja auch ein Krisenzeichen. Auch die Vielparteien, die es gibt, Parteineugründung, plus jetzt so die Tendenz in Notverordnung. Und also allein wie häufig das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen korrigieren musste in den letzten 10 Jahren, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die bürgerliche Demokratie nicht mehr so funktioniert wie früher. Also dass ständig auf Ausnahmeregelungen, Verfassungsneuregelungen und Tricksereien, ne, die vielleicht legal sind, zurückgegriffen werden muss. Also das sind alles Symptome der Krise, ja. Und da ist halt die Frage, welche Rolle nimmt eine, aus meiner Sicht, irgendwie linkssozialdemokratische Kraft ein? Ist ja auch interessant zu gucken, wer da so in der Fraktion jetzt ist, ne? Also ich habe da gar nicht so den großen Überblick irgendwie. Aber ich habe einfach schon so oft erlebt, dass auch sehr linke Kräfte durch den Parlamentarismus schnell zu Opportunisten werden, ne? Ich meine, Wagenknecht war auch mal der Superstar für viele von uns, lange Zeit irgendwie, unter anderem die marxistische Kraft. So. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, ne? So, also da wird die Linke jetzt wahrscheinlich zur Verantwortung gerufen und dann geht das Spiel in den Medien wieder los, die vernünftigen Linken und die Radikalen, so, das kann man sich schon vorstellen. Passiert auch jetzt schon so ein bisschen. Habe ich schon gelesen im Spiegel, glaube ich, letztens, dass Ja. Wer ist denn jetzt ja. vernünftig? Die gleichen wie immer? Bartsch. Also Namen habe ich jetzt, ja, ich da ja klar, natürlich, so also in die Richtung ging es, ne? Ist ja auch schwer einzuschätzen, weil ich glaube, viele Listen sind zustande gekommen. Da sind jetzt Leute, die gezogen wurden. Da hat man nicht damit gerechnet, dass sie da reinkommen. Ist Und lustig. deswegen ist es jetzt auch ein bisschen, die neue Fraktion ist auch ein bisschen eine Wundertüte, weil man weiß eben nicht, wie die Leute so ticken, die da teilweise auch gezogen worden sind. Ich habe mir wirklich mal alle einzelnen Abgeordneten, die waren dann irgendwann auf der Website nach ein paar Tagen angeguckt und musste mal wirklich viel googeln oder habe so ein paar Linksparteikontakte gefragt, wie ist der, wie ist die? Oder immer so Kriterien irgendwie Hast du von. Akten angelegt oder was? Ja, klar, in alter stalinistischer Tradition, klar. Kaderakten. Nein, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich meine, grundsätzlich zur Frage, vielleicht gibt es auch Differenzen innerhalb der Kneipe, kann schon sein, ne? Irgendwie, inwiefern macht es als Kommunist eigentlich Sinn, ja, innerhalb der Partei zu wirken? Oder was ist zu erwarten von der Partei? Dazu wollen wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, ne? Also da gibt es ja verschiedene Standpunkte auch innerhalb der marxistischen Bewegung in Deutschland zu. Und die Frage ist auch noch ein bisschen komplizierter, ne? Je nachdem, auf welchen Aspekt man guckt. So. Also das ist auf jeden Fall, was jetzt nochmal relevanter wird. Wir haben ja schon zwei, drei, ja, oder zwei Linksparteifolgen gehabt. Einmal mit Ola Jelpke vor einigen Jahren. Weißt du noch? Die hast du, glaube ich, Ja, gemacht. das ist schon echt ein Jährchen her, ja. Und Zur Entwicklung in der Linkspartei. das andere war, glaube ich, eine Streitdebatte mit Andreas Grünwald und Thomas Goes, ne? Ja, Also auch, da also ging aus es noch so ein bisschen Linksparteilern, aber so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen, sag ich aus mal, verschiedenen von der Richtungen, Partei, die auch ja. sehr, sehr, sehr, sehr emotional diskutiert haben, ja. Aber ist schon ein paar Jahre her, dass wir das Thema Linkspartei hatten. Ja, das haben wir auf jeden Fall vor. Also da nochmal eine Diskussion mit zwei Gästen dazu zu führen. Also genau die ganze Frage, wie man jetzt, also eine Einordnung der Linkspartei, auch so Potenziale der Linkspartei oder auch Gefahren und Mitarbeit in der Linken und so. Ja. Na, ich meine, es wird wirklich die Frage, wird die Linkspartei jetzt wieder die Opposition ihrer Majestät, hat man, glaube ich, Labour früher genannt. Also gibt's so einen englischen Begriff, ich bin lieber nicht englisch. Also so die staatsloyale Opposition, die so ein paar soziale Forderungen noch stellt, die sagt, ja, okay, Grundgesetzänderung mit Möglichkeit zur Aufrüstung, aber dafür wollen wir ein bisschen Mietendeckel. Also ich spitze jetzt zu, ne? So, also ob es irgendwie in so eine Richtung geht. Und wie die Linke sich verhalten wird in den nächsten Jahren, der wirklich unfassbar, also auch mich wirklich erschreckenden Militarisierung, Also das sind ja Zahlen, die kann man gar nicht mehr aussprechen, die da teilweise irgendwie aufs Tablett gelegt werden. Und eigentlich wäre aus meiner Sicht total wichtig, also es wird wirklich Krieg vorbereitet. Also das müsste langsam wirklich jedem einleuchten, der sich das anguckt. Also auch wenn die von Infrastruktur reden und Autobahnen bauen, es geht schon darum, dass doch immer auch Panzer fahren sollen. Und ja, natürlich kann man als gewerkschaftspolitische Kraft oder linksreformistische Kraft jetzt auch erstmal so den Betriebsrat spielen in dieser ganzen Gemengelage. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Oder man zeigt sich auch als konsequente Antikriegskraft, die soziale Frage natürlich damit verbunden stellt. So. Und sicher gibt es Stimmen für beides, auch in der Partei Die Linke, aber ich sehe eine große Gefahr, dass Die Linke ja eher ja, so eine Oldschool-SPD-Rolle spielt, je nachdem, wie stark sie auch wird. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, na momentan ist ja so ein bisschen die Haltung, Schuldenbremse muss weg. Und das ist auch total richtig, ne? Also selbst aus so einer reformistischen Sicht ist die Schuldenbremse nichts, was man erhalten wollen kann, weil sie den Spielraum für Politik allgemein eingrenzt und damit natürlich so ein bisschen diese Logik von Starve the Beast, ne? Also das letztendlich total nur neoliberales Instrument ist, um eigentlich zu verhindern, dass die Verteilungsfrage gestellt werden kann, die eigentlich dazu dient, zu entpolitisieren, was, wer von welcher Politik profitiert, wenn man immer sagen kann, naja, also ja, aus juristischen Gründen können wir diese Schulden nicht aufnehmen. Deswegen ist es total richtig, gegen die Schuldenbremse zu sein, und ich wäre auch dafür, die Möglichkeit, die abzuschaffen, auch zu nutzen. Aber was jetzt passiert, ist ja, dass die Schuldenbremse praktisch nur für Rüstung abgeschafft wird. So, also das ist ja ein, und wenn das so jetzt durchgepeitscht wird, dann bringt auch im Nachhinein irgendeine kleine Änderung auch nicht mehr viel, finde ich. Ne? Also die Position der Linken muss sein, Schuldenbremse ganz weg oder gar nicht. Ja, es hat auch gerade so ein Und bisschen den. Ja, sorry, sag du. wird sie sein? Wird sie sein? Ja. Da bin ich sehr gespannt irgendwie. Ja. Es hat so ein bisschen den Vibe der, also des, also der Zeiten aus dem Kaiserreich, wo auch die SPD dann bei den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg dann auch versagt hat, ne? Also was ich aber auch sehr entscheidend finde bei der Frage, die Linkspartei hat ja versucht, soziale Themen zu besetzen, ne? Es gab ja diesen Wahlkampf, der sehr stark sich darauf fokussiert hat, auch sich so als Kümmererpartei zu präsentieren, so ein bisschen mit dem Vorbild der KPÖ in Österreich. Und gleichzeitig hat man ja schon sehr stark so außenpolitische Fragen ausgeblendet, ne? Und ich glaube, Ja, dass, aber eindeutig. das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also man kann nicht auf der einen Seite zum Beispiel sagen, man setzt sich für soziale Verbesserungen ein, für breite Bevölkerungsteile, und auf der anderen Seite, wie Jan von Aken, sich für, also sich aussprechen für einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, wo ja klar ist, dass die Sanktionspolitik auch gegenüber Russland zum Beispiel die Inflation mit anheizt, ja, und das Leben von jungen Menschen in diesem Land verschlimmert im Alltag. Und also dieser Widerspruch, der ist, ja, der wird sich halt, der bricht halt auch auf, oder also den kann man ja nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Und ich bin da auch sehr skeptisch, ob die Linkspartei bei der Frage wirklich ja eine konsequente Opposition darstellen wird. Ich würde es den Kräften wünschen in der Partei, also den noch verbliebenen letzten eher marxistischen Kräften oder zumindest irgendwie antimilitaristischen Kräften, dass sie da das Ruder irgendwie rumreißen, aber da bin ich auch sehr skeptisch. Und ich glaube auch, dass dieser ganze Erfolg gerade, der ganze Hype und auch dieser Rausch irgendwie fast schon bei vielen Linksparteilern das auch immer noch so überdeckt und ja, wird sich zeigen. Aber ich meine jetzt, war es nicht so, dass die Linkspartei jetzt auch eine Klage eingereicht hat und die AfD auch gegen den Versuch jetzt, ne, noch mit dem alten Bundestag das durchzupeitschen, ne? Ja, von der Linkspartei weiß ich, dass sie es auch angekündigt haben. Von der AfD habe ich es jetzt heute sogar schon als Eilmeldung gesehen, meine ich. Auf jeden Fall. Beide haben es, glaube ich, vor oder schon gemacht. Weiß ich. Ich fand bei dem Thema Ja, die Linke hat Außenpolitik es auch aber schon wichtig. gemacht. Hat schon gemacht. Ja, okay. Ja, und die Grünen wollen ja auch irgendwie nicht zustimmen, sagen sie jetzt. Mal sehen. Also, das ist die Frage, ob das so durchgeht. Ich fand beim Thema Außenpolitik noch wichtig, es gab jetzt gerade so ein Papier vom Parteivorstand der Linke. Ist selten, dass ich mir sowas durchlese, aber ich habe es mal gemacht. Wo genau dieser Kurs, dieser außenpolitische, den du meinst, so ein bisschen an KPÖ angelegt, so ein bisschen durchkam. Also es war eigentlich eine Positionierung, die sich gar nicht positionieren wollte. Ein Kompromisspapier. Beim Thema Ukraine-Konflikt, die NATO nicht zu erwähnen. Also als ein wesentlicher Bestandteil der Genese dieses Konflikts, ne? Ist schon ein Zugeständnis, also ich glaube, das kommt nicht aus so einer äquidistanten Position, sondern das ist schon ein Zugeständnis an die deutsche Debatte. Also, dass man irgendwie ja bloß nicht irgendwie als Putin-Freunde geframed werden will und dass man sich da nicht wirklich traut, einen eigenständigen antimilitaristischen Kurs einzuschlagen, der ja gar nicht irgendwie putinistisch ist oder so, sondern dass man schon auch vor die Reden gern, dass der verbrecherische Angriffskrieg, von dem wir uns auf jeden Fall distanzieren, kann man machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie wirklich große, große Angst haben, da in so ein Fahrwasser zu geraten, wo sie sich rechtfertigen müssen und immer noch irgendwie, ja, nicht zu so schmuddelig werden dürfen. Und so liest sich das auf das ganze Papier, neben ein paar anderen Schwächen. Und da gab es sicher auch Kritik dann vom linken Flügel, von den üblichen Verdächtigen, natürlich. Die sind auch da und das sind auch Leute, mit denen ich auch gemeinsam auf die Straße gehe oder so, ne? Aber ich stelle dann schon manchmal auch so deren Perspektive in Frage. So, aber gut, wie gesagt, das wäre das Thema, was es dann auch nochmal zu diskutieren gibt. Übrigens habe ich auch gesehen, es gab auch Umfragen, glaube ich, von den eher neuen Linkspartei-Wählerinnen. Und da gab es auch so Fragen, wie sehr sich die jeweiligen Wähler der Parteien Sorgen um den Einfluss Russlands, also steigenden Einfluss Russlands in Deutschland und Europa oder sich Waffenlieferungen aussprechen. Und da gab es einen sehr hohen Anteil auch bei Linkspartei-Wählerinnen, die sich da auch die diesen Thesen zugestimmt haben. Also zum Beispiel halt eben diese Angst vor einem steigenden russischen Einfluss und so. Man müsste sich immer genau angucken, wie sehr sich das verändert hat so über die Jahre, aber ich glaube schon, dass Ausdruck dieses Wechsels der Wählerschaft ist, ne? Also dass da sehr viel gezogen wurde, so aus dem eher urbanen, linksliberalen Milieu, ehemalige SPD- und Grünen-Wähler. Ja, aber genau, jetzt bleibt spannend, wie die weitere Entwicklung laufen wird. Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur ein Kompromiss gegenüber den herrschenden Debatten in den bürgerlichen Medien. Das Nicht-Erwähnen ist auch ein Kompromiss gegenüber dem Reformerlager innerhalb der Linken, die ja eigentlich schon diese Mehrheitsmeinung der bürgerlichen Presse eins zu eins geschluckt hat. Und es ist auch ein bisschen Versuch, Streit zu vermeiden, wo jetzt gerade der Erfolgskurs ist. Aber eigentlich wäre jetzt genau die Zeit, das auszudiskutieren, also diese ganzen Themen mal auszudiskutieren und da zur Entscheidung zu führen. Das ist ja das, was die Linke seit Gründung nicht geschafft hat, sich immer so mit Formelkompromissen zusammengehalten hat, aber die eigentlichen Differenzen, die es ja gibt, nie ausdiskutiert hat. Das müsste man jetzt mal machen, weil man beraubt sich ja auch der Möglichkeit, einen Standpunkt zu beziehen und den dann zu verteidigen und zu verargumentieren und damit auch irgendwie dazu beizutragen, dass es einen Wandel des Bewusstseins innerhalb der Öffentlichkeit gibt. Und wenn man mit dem Politikansatz wird man auf jeden Fall nie irgendeinen Schritt näher kommen, die Linke zu einer antiimperialistischen Kraft zu machen. Also man muss schon auch die Möglichkeit schaffen, das zu diskutieren in der Öffentlichkeit und auch sich dazu streiten mit allen möglichen, um eben auch die eigenen Argumente bekannt zu machen, ne? Dann zieht man natürlich auch wieder ganz andere Leute an, die in die Partei eintreten, als eben Leute, für die jetzt der Rechtsruck das Entscheidende war. Und ich glaube, in dieser Wahl war der Rechtsruck in der Migrationsfrage das, was erstens medial am allermeisten abgebildet wurde, aber auch dann für die Entscheidung, die Linke zu wählen, glaube ich, bei den meisten großen Einfluss gemacht hat. Ja, es war auch letztlich auch ein etwas Glück, ne? Also, oder eigentlich kann die Linkspartei fast schon Merz danken dafür, dass er mit seinem Verhalten oder mit der Abstimmung im Bundestag mit der AfD Der größte Wahlhelfer der Linken, ja. Das Migrationsthema so in den Vordergrund gerückt hat und außenpolitische Fragen halt eher in den Hintergrund gerückt sind, ne? Wäre es andersherum gewesen, dann wer weiß, ob nicht das BSW vielleicht eher reingekommen wäre als die Linkspartei so, ne? Also ich will nicht Ja. sagen, dass es nur reiner Zufall jetzt war oder Glück, aber es zeigt auch ganz gut, dass es immer auch so auch immer so diese zufälligen Faktoren gibt, die auch eine Rolle spielen so, ne? Letztes Mal hat Scholz die Wahl gewonnen, weil Laschet gelacht hat, unter anderem. Also manchmal gibt es auch, also nicht nur, aber es gibt ja wirklich so absurde mediale Dynamiken auch. Und das war jetzt natürlich ein ernsthaftes Thema, wo es auch wirklich schon Vorpotenzial gab, ne? Und die Linke sich auch als Adressat in Stellung gebracht hatte. Aber zu dem, was du sagst, Fabian, Man muss das natürlich, es ist, glaube ich, auch nicht nur so eine Taktiererei und Zugeständnis an die Reformer oder das vermutete Bewusstsein, sondern ich glaube, die glauben das auch teilweise wirklich so, ne? Also bestimmte Kräfte. Also die haben einfach tatsächlich diese Position. Man müsste das ja auch wollen. Ich glaube, und es stimmt auch, was du sagst, natürlich irgendwie, um die Stimmung zu ändern, zu Waffenlieferungen oder zu ja, Hochrüstung, musst du wahrscheinlich auch erstmal manchmal eine Position einnehmen, mit der du nicht die Mehrheit hast und aneckst, ne? Und das sind schwierige Debatten, ne? Und es ist sicher leichter, da so formelkompromisshaftige, artige Sachen zu formulieren, womit ich nicht sagen soll, dass immer die linksradikalste Forderung die schlauste ist in der Agitation. Das wirklich nicht. Aber ja, ich denke, ja, das könnte nochmal schwierig werden, gerade im Hinblick auf ja, also auch sowas wie Ausbildung von Neumitgliedern, so, also was da dann rauskommen soll, bin skeptisch. Aber klar, also es entwickelt sich ja auch gerade schnell die Situation. Vielleicht werden genauso zugespitzt die Kämpfe in der Partei Linke auch gefochten und dann kommt es zu Brüchen oder wie auch immer, ne? Alles möglich. Aber man kann dem linken Flügel innerhalb der Linken jetzt nur raten, da jetzt bei den neuen Mitgliedern einzusammeln und irgendwie zu versuchen, sich zu stärken und das eben eigenständig in die Hand zu nehmen. Ich glaube nicht, dass, ist vorhin auch schon gesagt worden, dass die Partei die Kapazitäten hat, das irgendwie zu machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was für Inhalte setzt dann wer? Und ich glaube mal, in den ostdeutschen Landesverbänden, wo die Reformer dominieren, wird es dann ganz andere Schulungsinhalte geben, als das vielleicht in anderen Gebieten der Republik der Fall sein kann. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wäre das ein ganz guter Übergang, weil wir auch bei Außenpolitik sind. Das hängt ja miteinander zusammen. Ich habe von Gysi was, aber er ist auch stellvertretend für andere, wobei er nochmal immer sehr special ist mit seinen Privatmeinungen, die er dann groß kundtut. Der hat so eine ganz komische Pro-EU-Rhetorik, also in dieses Horn hat er geblasen und wollte das, glaube ich, irgendwie von links besetzen. Das war ganz merkwürdig. Es läuft ja gerade diese Debatte. Paddy hat gerade einen sehr schönen Kommentar dazu gemacht, mit dem auch in der Redaktion umstrittenen Titel Danke Keine Trump, Angst, aber er ich bin sollte jetzt kein eigentlich. Trumpist Ja, geworden, ne? ja, ja. Ja, also das war so eine kleine Polemik, kann man so machen. Aber der Inhalt war sehr, sehr gut, weil du hast da noch ein bisschen auf diese Hysterie hingewiesen, ne, des linksliberalen Spektrums. Fabian Lehr hat es in seinem Podcast auch gemacht. Also die jetzt zu Ultra-Hochrüstung blasen und ein eigenständiges, starkes Europa, ne, was aufrüstet. Und Gysi, und ich höre das auch von anderen rechten Linksparteien, schlagen jetzt so, ja, wir müssen tatsächlich jetzt eigenständig werden und uns irgendwie von dem Autoritarismus lösen. Also genauso diesen herrschenden Narrativ wird da bedient. Nur man will es irgendwie ja von links retten so. Und ja, ich glaube das ist auch eine Gefahr, ne? Ich weiß nicht, ob es für sowas überhaupt ein Potenzial gibt übrigens. Das glaube ich nicht, dass da noch jemand die Linkspartei braucht, die jetzt auch noch irgendwie diesem EU-Projekt zujubelt oder so. Ich glaube, es hat jetzt niemand drauf gewartet so. Aber das schwächt natürlich auch linke Positionen innerhalb der Linken. Aber vielleicht gibt es darüber auch noch ein bisschen was zu sagen zu dem, was jetzt gerade passiert. Also im Fokus von Trump, Zelensky, Austritt aus der NATO, Fragezeichen. Also wie gesagt, da könnte man jetzt viel diskutieren. Ja, Was sind es so wäre eure Guido Gedanken dazu? Gysi, der von vielen Linken gefeiert wird, auch von einigen Linksradikalen und Kommunistinnen, der DJ irgendwie Gysi. gepostet, DJ Gysi, ja, Ja. der irgendwie gepostet hat, dass wie Trump jetzt angeblich die westliche Ordnung aufgekündigt hätte oder auch den westlichen Wertekonsens verlassen hätte, ne? Vielleicht hat Und Gysi alles vergessen? Ich glaube ja, ne? So. was heißt vergessen? Also, er war jetzt, Ja, ich meine, das vergessen, glaube ich, ganz viele. Er hat ja irgendwie, also der ist ja relativ beliebt, so, auch bis in linke Kreise. Ich meine, er ist ja rhetorisch auch sehr geschickt. Aber ich kenne wenige, bei denen so die Kluft so groß ist zwischen dem Image und den möglichen Positionen. Also er war ja eigentlich schon immer eher Teil des rechten Reformerflügels in der Linkspartei, so, ne? auf jeden Fall, wobei er auch immer rechter geworden ist über die Jahre, so schleichend, habe ich schon den Eindruck. Er war jetzt nie linker Flügel so. Früher hat er übrigens immer die kommunistische Plattform, als sie noch eine Rolle hatte, bekämpft. Bloß keine marxistischen Positionen stark werden lassen und so. Das war so seine Hauptaufgabe. Mit Austritt gedroht, wenn marxistische Positionen wieder hegemonial werden, so. Das war so seine Rolle in den 90ern. Ja. Ja, und jetzt ist er anscheinend auch von der Einheitsfront von linken Gewerkschaftern bis hin zu CSUlern und Kapitalisten, wie er jetzt letztens in seinem Post beschrieben hat, für unsere Demokratie gegen den Autoritarismus. Ja, Genau, ja, das ist gerade so die also Erzählung. Was ich dann auch so spannend finde, also es wird ja sozusagen versucht, jetzt diese ganze Aufrüstungskampagne oder Aufrüstungswelle so PR-technisch irgendwie schön zu rechtfertigen, ne? Also dieses Narrativ von, ja, Europa soll jetzt selbstständig werden, sich von den USA unabhängig machen. Aber letztlich ist es ja eigentlich genau das, was Trump oder die USA ja wollen, ne? Also das ist ja eigentlich das Ziel gewesen von Trump. Also die Aufrüstung, dass die EU-Staaten mehr Kohle ausgeben für Waffen und fürs Militär. Und ja, natürlich wird dann auch versucht, jetzt irgendwie über dieses Narrativ, dass wir uns nur verteidigen wollen, diese Kriegsvorbereitung und diese Aufrüstung zu rechtfertigen. Aber besonders schlimm finde ich halt auch diese Erzählung, ja, wie schon eben gerade gesagt, also diese Idee, als ob es vor Trump nicht auch schon um Interessen gegangen wäre, ne, im Ukraine-Krieg oder unter einem Joe Biden. Also das ganze Gerede davon, dass es ja vorher irgendwie eine Art von wertegeleiteter Außenpolitik gegeben hätte, ist halt auch irgendwie absurd. Und ja, und da bin ich halt Trump fast schon dankbar, zumindest in der Hinsicht, dass er da zumindest einfach offen und knallhart wirklich von Interessen redet, wie es halt auch der Fall ist und das nicht irgendwie noch so blumig verpackt oder irgendwie, ja, es ist irgendwie schönredet oder so. Ob das so klug ist für die amerikanischen Interessen, was Trump da so macht, ist jetzt die andere Frage. Aber eigentlich hat er einfach nur die Maske abgerissen und gesagt, okay, mir geht's jetzt hier nur um Interessen und was ist für uns drin und America first. Und wenn wir schon den Ukrainern die Waffen bezahlen, dann wollen wir auch irgendwie die seltenen Erden und Rohstoffe und so, die da haben. Also er ist da einfach direkt und ich glaube auch ein bisschen dümmlich im Sinne von, vielleicht war sozusagen der Kurs von beiden und so, das immer auch mit so einer freundlichen Hand und die Interessen auch erst später, wenn dann darüber geredet wird, der Krieg ist vorbei und naja, es hat uns ja so viel gekostet, was kriegen wir denn dafür, das zu machen? Das ist vielleicht der klügere Weg und ich sag jetzt mal, das ist eher ein offener Imperialismus im Vergleich zu dem, was die Demokraten gemacht haben, die das halt eher ein bisschen versteckt gemacht haben. Der Witz ist ja so ein bisschen, die EU war ja eigentlich von Anfang an auch ein Projekt, das dazu da war, sich den USA irgendwie etwas entgegenzusetzen. Das hat nie so richtig geklappt, weil es auch immer Länder wie Großbritannien oder jetzt nach der Osterweiterung Polen, Tschechien, Ungarn und so gab, die sich eher auch an den Amis angelehnt haben. Aber eigentlich kommt die EU jetzt genau zu ihrem Recht, so ein Gegengewicht zu sein. Und sich sozusagen als Subimperialist aus der amerikanischen Hegemonie rauszulösen. Und die EU kommt damit irgendwie zu sich selbst, aber eben zu sich selbst als imperialistischer Akteur. Und das vermisst man dann als Analyse bei so Leuten wie Gysi und Co., die dann eben vom Wertewesten irgendwie rumschwadronieren. Völlig verrückt, ne? Also ich meine, multipolare Welt, komplexes Thema, da gibt es ja auch innerhalb der marxistischen Debatte irgendwie verschiedene Positionen, ne? Also einerseits steigert das die Kriegsgefahr, andererseits gibt es dann Widersprüche und auch vielleicht die Möglichkeit linke Kräfte und auf und in dieser ganzen Gemengelage wird häufig auch immer so Europa als so eine, als letzter Hort der bürgerlichen Demokratie benannt, teilweise auch von Linken und genau das wird jetzt irgendwie so stark gemacht, habe ich den Eindruck. Ist ja auch die Frage, ob die EU jetzt als eigenständiger imperialistischer Akteur also in sich überhaupt geschlossen sein wird oder ob es da ein Kern-Europa geben wird und ein schwächeres und so. Also ich glaube, da das wird noch richtig spannend. Also Frankreich bietet jetzt an, den Atomschutzschirm zu spannen, damit kein anderer auf die Idee kommt, sich atomar zu bewaffnen. Also es gibt ja auch Rivalitäten innerhalb der EU. Und ich glaube, in diesen ganzen Konflikten ist eine Menge Explosionsstoff drin, wo eigentlich eine klare linke Position zu dem, was die EU ist und dem, was diese Aufrüstung jetzt bedeutet, also im Spiel um die Ressourcen und Absatzmärkte auf dem Globus, die wäre so wichtiger denn je. So, also da geht es nicht mehr nur darum, irgendwie, aber irgendwie die EU ist doch toll, Semesterticket und so, also Erasmus, ja und bla bla bla, diese Debatten, da stehen wirklich ernsthafte Sachen zur Debatte jetzt so und umso schlimmer ist es, wenn dann so eine komische EU-Propaganda, so ein EU-Nationalismus kann man das auch nennen, wobei ist ja keine Nation, aber ihr wisst, was ich meine. Mir fehlt da immer das Wort für. Ja. Ja, ja, ich finde es vor allem auch so tragisch. Ich meine, wir erleben gerade, das muss man wirklich mal ganz, ganz deutlich so sagen, wir erleben gerade eine beispiellose historische Aufrüstungskampagne. Also das ist eigentlich, wir müssten eigentlich alle auf die Straße gehen. Es müssten jetzt irgendwie jeden Tag Proteste stattfinden und große massenwirksame Aktionen, aber in dieser sehr historischen Situation gerade auch so weite Teile der deutschen Linken da einfach versagen und diesem Narrativ von wir als Liberaldemokraten müssen uns jetzt irgendwie verteidigen gegen die äußere Bedrohung des Autoritarismus da reinfallen, das ist einfach beschämend, ne? Und eigentlich wäre für eine Massenbewegung das Entscheidende, also die soziale Frage, den massiven Sozialabbau, der kommen wird, zu verbinden mit einer Gegnerschaft gegen die Aufrüstung und dagegen wirklich Massenmobilisierung zu organisieren oder auf verschiedenen Ebenen das wirklich als das zentrale Thema zu nehmen, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. Natürlich, jetzt diese Mietkampagne der linken Mieten ist ein wahnsinnig wichtiges sozialpolitisches Thema irgendwie, aber es ist ja nicht so, dass die Dinge nicht miteinander zusammenhängen oder guckt euch den ganzen Sozialsektor an, also die Kürzungsorgien. Also da wird wirklich, ich kann gar nicht, also eigentlich denke ich, müsste kommunistische Agitation total leicht sein, wenn in einem Tagesschaubeitrag gesagt wird, wir kürzen hier das Bürgergeld und gleichzeitig werden irgendwelche Summen aufgerufen fürs Militär. Also das ist ja vulgär marxistisch, was da abgeht. So, und jetzt momentan habe ich das Gefühl, ist gerade wieder so ein bisschen so eine Stimmung wie 22, als der Krieg ausbrach, wo man mit so einer Antikriegsposition, also da hätte ich ja fast aufgehört, also so, wenn ich nur noch ein Gefühl gegangen wäre, weil ich dachte, ich habe keine Chance, ich kann mit keinem Kollegen darüber reden, die halt, ich fühle mich wie ein Irrer mit meiner irgendwie Antikriegsposition. Und das hat dann so ein bisschen nachgelassen. Und dieses 100-Milliarden-Paket fand dann auch doch nicht alle gut. Die Leute haben es zwar nicht in Zusammenhang gebracht, so richtig, ne? Aber und ich glaube auch, dass durchaus auch wieder Chancen da sein werden, um den Zusammenhang herzustellen. Aber da ist auch die Frage, wer macht da mit und wer fällt da eigentlich aus als Hilfe? Der Zusammenhang liegt ja total auf der Hand. Also ich meine, wir reden hier gerade über eine Schuldenbremse nur für Rüstung. Und das Einzige, was die Grünen dazu beizusteuern haben, ist ja auch zum Beispiel, wir wollen nicht, dass ab 1% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung Schulden aufgenommen werden kann, sondern 1,5%. Also die wollen sogar noch mehr aus dem regulären Haushalt bezahlen, was bedeutet wiederum mehr Druck auf den Haushalt in Sachen Sozialstaat und ähnliches. Also das ist ja das, was wir hier gerade führen. Wir führen, und die Ampel ist auch daran gescheitert. Die Ampel ist an der Frage gescheitert, wie bezahlen wir die Aufrüstung? Wie bezahlen wir die Waffen für die Ukraine? Und dann hat die SPD gesagt, naja, ein bisschen weniger Sozialkürzung vielleicht. Die FDP gesagt hat, nein, richtig, jetzt nutzen die Gelegenheit. Und das ist der Streit, warum die Ampel gescheitert ist. Und das geht jetzt gnadenlos weiter mit der Schuldenfrage und der Schuldenbremsefrage. Also das nicht miteinander zu verbinden, wäre eigentlich das Dümmste, was einem passieren kann. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das versucht werden wird, das getrennt voneinander zu behandeln. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Und dass nicht nur die Linke da versagt als Partei, sondern auch super viele linksradikale Gruppen das nicht auf die Kette kriegen. Also das ist ja, das kann man ja nicht mehr erklären mit Opportunismus und die wollen irgendwie mitregieren oder so, sondern es ist tatsächlich einfach eine historische Schwäche der radikalen Linken in Deutschland allgemein. Auch in den Gewerkschaften und so. Absolut, ja, die machen ja mit. Ich meine, ist ja auch die interessante Frage, da bin ich jetzt nicht Ökonomieexperte genug dafür, ob erstmal vielleicht sogar dieses ganze Aufrüstungsprogramm oder Infrastrukturprogramm auch sowas wie ein Konjunkturprogramm sein könnte, was die Gewerkschaften dann wieder sozialpolitisch begleiten, ne? Also die Gewerkschaften fallen da wirklich auch aus. Ist auch mein Eindruck, ja. Wird es bestimmt sein, aber dieser Druck auf den Sozialstaat, der bleibt total erhalten, weil also die Zinsen müssen ja trotzdem aus dem Haushalt bezahlt werden und wenn man jetzt irgendwie hunderte Milliarden Euro aufnimmt, na, da werden erstens die Zinsen steigen für die schon bestehenden Schulden plus natürlich wird auch dafür Zinsen fällig und dann so Sondervermögen, also das kann man ja, damit bezahlt man ja nicht die Person, die es plant oder sowas, das zieht auch immer Kosten nach sich, eine Brücke, die gebaut wird, muss irgendwie gepflegt werden, das kostet was und so weiter und so fort und also das zieht auch Kosten nach sich. So, auch die, die Soldatensölde kann man jetzt nicht aus Sondervermögen bezahlen, wenn die jetzt die Bundeswehr erhöhen wollen. Also der Druck wird enorm steigen auf den Sozialstaat und es gibt keine Möglichkeit, den Druck abzulassen. Klar kann es irgendwie so Multiplikatoreffekte geben, irgendwie, dass dann, aber wir produzieren ja eigentlich sinnlosen Schrott. Also ein Panzer ist doch zu nichts gut, außer damit irgendwie alles kaputt zu machen wieder. Es ist ja auch eine totale Verschwendung eigentlich an Ressourcen. Für die Klimafrage ist es auch ein totaler, also da passiert einfach nichts Gutes. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die Klimabewegung für die Kriegsfrage auch mal ein bisschen sensibler wird. Jetzt nicht nur mit dem trojanischen Pferd, naja, ist ja schlecht für die CO2-Bilanz, das stimmt auch, auf jeden Fall. Also Krieg ist die größte Form der Umweltzerstörung, die man sich vorstellen kann. Aber auch diese Dinge im Zusammenhang zu denken, ne? Also von Klimaschutz wird nicht mehr so viel gesprochen in dieser ganzen Gemengelage, also auf keinen Fall. Und ich habe den Eindruck, oder es ist so, jetzt stehen wirklich so die ganz harten Kürzungsprogramme auf dem Tablett. Also wirklich die heiligen Kühe sollen jetzt geschlachtet werden. Wie letztens hat noch so ein Arbeitgeberpräsident davon geredet, naja, irgendwie sich krank melden am ersten Tag, müssen wir mal drüber nachdenken. Jetzt wurde sehr, sehr konkret, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, ich glaube, es kommt am Ende so ein komischer Kompromiss durch oder so, aber von der CDU aufgerufen, der 8-Stunden-Tag, das ist eine 100 Jahre alte Errungenschaft der Arbeiterbewegung, wir haben auch Kommunisten was mit zu tun gehabt, oder Vorläufer, ne? Sozialdemokraten, Kommunisten. Und man soll so, die wollen so eine Wochenhöchstarbeitszeit einführen, also mehr Flexibilität, also noch mehr Druck auf die Arbeiterklasse soll ausgeübt werden, ne? Feiertage abschaffen, solche Debatten gibt es für die Rüstung, so. Also diese Debatten gehen jetzt los. Und deutlicher kann man ja nicht sehen, wie das wirklich unmittelbar miteinander zusammenhängt. Und ja, das auch der einzige Sektor sein wird, wo, oder der Hauptsektor, wo wieder angegriffen wird. Ja. Und ja, da ist unsere Aufgabe, glaube ich, ja, da immer wieder darauf hinzuweisen. Ja, Ja, genau. ich glaube auch, dass wir jetzt wirklich vor massiven Klassenkämpfen stehen werden und auf jeden Fall vor einer Neuauflage einer ja, Agenda 2010 jetzt und krassen Sozialabbau. Ja, also es hat ja Merz auch schon angekündigt, dass oder auch Kapitalverbände, ne, dass jetzt genau, dass bei den Ärmsten gespart werden soll. Es werden blumige Wörter benutzt wie Flexibilisierung, wie du gesagt hast, oder Bürokratieabbau, aber am Ende wissen wir alle, was dahinter Ja, steckt, ne? ja. Genau, ja. Da haben wir jetzt hinreichend Erfahrung mit. Ja, also mit diesen optimistischen Aussichten können wir eigentlich langsam, glaube ich, das Gespräch auch beenden. Was wir auf jeden Fall nicht beenden, ist die gemeinsame Arbeit mit Fabian. Der ist jetzt festes Bestandteil des Teams. Ich bin echt gespannt auf die Folgen. Das ist ja auch immer irgendwie cool, wenn damals als Haro und Ansofi dazu kam, habe ich auch ganz gespannt mal Folgen gehört, die ich nicht selbst gemacht habe. Und das ist irgendwie, Das ist ja, schon wild, ja. aufregend und Dann brauchbar. selber Ja. auf selber auf deine Folgen zu warten im eigenen Podcast. Ja, Ja, das, schon cool. Ich freue mich auch schon sehr. genau. Also dieser erste Versuch hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal einen schönen Abend euch beiden noch. Ja, gleichfalls. Von mir auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.